Tatsächlich? Verstellen Sie sich so gern?« fragte Raskolnikow nachlässig. »Sie wollen es wohl nicht glauben. Warten Sie nur, ich werde auch Sie anführen. Nein, sehen Sie mal, ich werde Ihnen die ganze Wahrheit sagen. Bei der Erörterung all dieser Fragen, wie Verbrechen, Milieu, kleine Mädchen, erinnere ich mich jetzt, übrigens habe ich mich schon immer dafür interessiert, erinnere ich mich an einen kleinen Aufsatz, den Sie mal geschrieben haben, über Verbrechen oder so ähnlich, ich habe den Titel vergessen, weiß nicht mehr genau, wie die Überschrift lautete. Vor 2 Monaten hatte ich das Vergnügen, ihn in den periodischen Berichten zu lesen.« »Meinen Aufsatz? In den periodischen Berichten?« fragte Raskolnikow verwundert. »Ich habe allerdings vor etwa einem halben Jahr, als ich die Universität verließ, einen Artikel geschrieben, zu dem mich ein Buch angeregt hatte, aber ich habe ihn damals der Redaktion der Zeitschrift Wöchentliche Berichte übergeben und nicht den periodischen Berichten.« »Er ist aber in den periodischen erschienen.« »Aber die wöchentlichen Berichte stellten doch ihr Erscheinen ein. Deshalb wurde er damals gar nicht gedruckt.« »Das ist richtig. Aber die wöchentlichen Berichte verschmolzen mit den periodischen. Und darum ist Ihr Aufsatz vor 2 Monaten in den periodischen Berichten erschienen. Und Sie haben das nicht gewusst?« Raskolnikow wusste tatsächlich nichts davon. »Erlauben Sie, Sie können doch Geld für den Aufsatz verlangen. Was Sie für einen sonderbaren Charakter haben. Sie leben so einsam, dass Sie selbst von solchen Dingen, die Sie doch direkt angehen, nichts ahnen. Dies hier ist ja der beste Beweis dafür.« »Bravo, Rodja! Auch ich habe nichts gewusst«, rief Rasumichin herzlich erfreut. »Heute noch gehe ich in den Lesesaal und verlange die Nummer. Vor 2 Monaten sagst du, welches Datum? Na einerlei, ich werde ihn schon finden. Das ist ein Ding. Und er hat nie etwas davon gesagt.« »Woher haben Sie es erfahren, dass der Aufsatz von mir ist?« »Er war nur mit einem Buchstaben unterzeichnet.« »Ach, ganz zufällig und auch erst in diesen Tagen. Durch den Redakteur. Ich kenne ihn. Er war sehr interessiert.« »Ich untersuchte, soweit ich mich erinnere, den psychologischen Zustand eines Verbrechers während des Verlaufs der Tat.« »Jawohl. Und Sie behaupteten, dass die Ausführung eines Verbrechens stets von einer Krankheit begleitet wird. Sehr, sehr originell, aber mich interessiert eigentlich nicht dieser Teil des Aufsatzes, sondern ein gewisser Gedanke, der zum Schluss vorkommt, den Sie aber leider nur andeutungsweise aussprechen, nicht klar und deutlich. Wenn Sie sich entsinnen, ist da angedeutet, dass es in der Welt angeblich einige solche Persönlichkeiten gibt, die tun können, das heißt nicht bloß können, sondern volles Recht dazu haben, allerhand Unfug zu treiben und Verbrechen zu begehen, und sich dafür vor keinem Gesetz verantworten müssen.«